بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا im Namen Allahs des Allerbarmers vom Herzigen Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf ihm und auf all seinen Gefährten den Sahaba und all den Tabi'un und die danach gekommen sind und die ihm auf beste Art und Weise gefolgt sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch zu diesen Menschen gehören lassen. Allahumma amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen dafür, dass ihr gekommen seid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden segnen, der anwesend ist und jeden, der abwesend ist, jeden, der zuhört, sowohl in der Moschee als auch außerhalb der Moschee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die er liebt. Und zu denjenigen machen, die ihn lieben, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wir setzen inshallah ta'ala die Unterrichtsreihe fort, Fiqh nach einer Ansicht. Und wir haben, alhamdulillah, vor circa einem Monat das Kapitel über Tahara beendet. Und nun möchten wir bi'idhnillahi ta'ala in der normalen Reihenfolge weitermachen mit Kitab as-Salah, das Buch über das Gebet. Und bevor wir allerdings mit diesem Kapitel beginnen, ziemt es sich, es ist angebracht, dass man sich noch einmal erinnert an ein paar wesentliche Angelegenheiten, bevor man solch ein wichtiges Kapitel startet. Das Stichwort an diesem Zeitpunkt ist der Ikhlas. Der Ikhlas, die Aufrichtigkeit im Herzen, diese Sache für Allah Azza wa Jal einzig und allein zu machen. Der gläubige Mensch wird nicht müde, wenn er diese Erinnerung wieder, immer wieder hört. Denn es gibt nichts Schwierigeres, als darauf zu achten, was man in seinem Herzen immer beabsichtigt. Die Menschen sind von unterschiedlichen Kategorien. Die einen sind diejenigen, die zu solch einem Unterricht kommen und Allahs Angesicht anstreben, Allahs Zufriedenheit ersuchen. Das sind die Erfolgreichen, das sind diejenigen Menschen, die sich innerlich und äußerlich darauf vorbereiten, bevor sie zu solch einem Unterricht kommen. Die zweite Kategorie von Menschen ist das Gegenteil davon, Gott bewahre, diejenigen Menschen, die andere Absichten haben mit dem religiösen Wissen, das sie erlernen. Manche Leute benutzen das religiöse Wissen als eine Art Tor zu weltlichen Zielen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und die dritte Art von Menschen sind diejenigen, die sich eigentlich nicht viel dabei denken, die einfach hören, da findet etwas statt und dann kommt er dazu. Das heißt, sein Iman inshallah ta'ala ist das, was ihn dazu bewegt. Vielleicht auch seine Neugier. Aber zweifellos ist diese Person nicht so wie die erste, die sich bewusst gemacht hat, warum sie kommt und dass sie eben diese Sache einzig und allein für Allah Azza wa Jal macht. Die Texte im Koran, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind natürlich zahlreich, dass man aufpassen muss, auf was man beabsichtigt. Und im Koran al-Karim finden wir eine Ayah, in Surat Al-Bayyinah, Allah Azza wa Jal sagte, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nichts anderes ist ihnen angeordnet worden, als Allah aufrichtig anzubeten, als Allah anzubeten, لِيَعْبُدُوا اللَّهَ عِبَادَة, Allah zu dienen, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, um ihm dabei in der Religion aufrichtig zu sein. Die Aufrichtigkeit, wie gesagt, auf Arabisch Ikhlas, Ikhlas bedeutet, dass man diese Sachen einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala macht und kein anderes Ziel hat, das diesem Ziel widerspricht. Denn es kann sein, dass du in deinem Herzen mehrere Ziele hast. Wenn du zur Moschee gehst, kann es sein, dass du beabsichtigst, Allahs Wohlgefallen durch den Unterricht zu erlangen, ein Gebet zu verrichten und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst ruhig mehrere Ziele haben, deswegen schließen sich aber nicht gegenseitig aus. Ein Textbeweis dafür, wie gefährlich es ist, auf der anderen Seite etwas zu tun, wofür Ikhlas verlangt, vorausgesetzt wird, und trotzdem, dass man dafür kein Ikhlas hat, ist ein wichtiger Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar bedeutet er auf Deutsch übersetzt, berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wer etwas lernt, wodurch man nach Allahs Angesicht strebt. Er lernt also nur, um damit etwas Weltliches zu erlangen, wird den Duft des Paradieses am Tag der Auferstehung nicht abbekommen. Den Duft, das heißt den Geruch des Paradieses. Noch einmal, wer etwas lernt, wer ein Wissen erlernt, mimma yubtara bihi wajhullah, das heißt eine Art Wissen, durch das man Allahs Wohlgefallen zu erlangen hat. Das heißt also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt uns, es gibt verschiedene Arten von Wissen. Es gibt weltliches Wissen, es gibt aber auch religiöses Wissen. Und es geht hier um das religiöse Wissen. Wer religiöses Wissen aneignet, aber er will dadurch ein weltliches Ziel erlangen, Gott bewahre, der wird nicht einmal den Geruch des Paradieses zu riechen bekommen. Und das bedeutet, dass er nicht einmal in die Nähe des Paradieses kommen wird, denn den Geruch des Paradieses nimmt man von einer großen Entfernung wahr. Und auch nehmen wir aus diesem Hadith, dass es Wissen gibt, durch das man nicht grundsätzlich Allahs Wohlgefallen erlangt, sondern es geht um weltliches Wissen, wie eine Person, die etwas Weltliches studiert. Es kann sein, dass sie dieses Wissen nutzt, um Geld zu verdienen, um Ansehen zu gewinnen unter den Menschen. Das ist alles das alles fällt nicht unter diesem Verbot in diesem edlen Hadith, auch wenn man mit weltlichem Wissen natürlich auch Allahs Wohlgefallen subhanahu wa ta'ala erlangen kann, je nachdem wie man sein Wissen, das man hat, einsetzt. Das ist ein Punkt, liebe Geschwister, der Punkt des Ikhlas. Der zweite Punkt, an den ich mich und euch erinnern möchte, ist, dass wenn jemand etwas tut, etwas Falsches tut und nicht gewusst hat, dass diese Sache falsch ist, dann kann es sein, dass man ihm sagt, du hast nicht gewusst, deswegen, inshallah, beim nächsten Mal machst du es besser. Das heißt, es kann sein, dass er für seine Unwissenheit entschuldigt ist. Aber wenn du es gewusst hast, dann natürlich kannst du nicht mehr für Unwissenheit entschuldigt sein. Was damit gesagt werden soll, ist, wenn du solchen Unterrichten beiwohnst, soll deine Absicht sein, dieses Wissen, das du erlangst für Allah subhanahu wa ta'ala, auch soweit du kannst, in die Tat umzusetzen. Und wenn du es nur wenig umsetzt, aber wenigstens du setzt diese Tat um. Das heißt, du hörst zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein bestimmtes Salah verrichtet hat, so sei einer derjenigen, die dieses Salah wenigstens, ich rede jetzt zum Beispiel von einem freiwilligen Gebet, wie zum Beispiel das Duha-Gebet. Sei nicht jemand, der weiß, dass es das Duha-Gebet gibt, aber es niemals verrichtet. Das heißt, versuche zu denjenigen Menschen zu gehören, die diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam möglichst entsprechend dem Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzen, und wenn nicht, dann wenigstens ein Teil davon, damit du yawm al-qiyamah zu denjenigen Menschen wenigstens gehörst, die diese Sunna umgesetzt haben, wenn auch nicht auf die vollkommene Art und Weise. Wenn jemand etwas gelernt hat, kann er nicht sagen hinterher, ich habe es nicht gewusst. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man das, was man gelernt hat, auch bewahrt. Und wie man etwas bewahrt, jeder weiß, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass man dieses Wissen für sich behält, sich dieses Wissen merkt, die Menschen haben unterschiedliche Vorgehensweisen und die Gelehrten empfehlen auch unterschiedliche Empfehlungen. Manche von ihnen empfehlen, dass man während dem Unterricht aufschreibt. Andere Gelehrte empfehlen, dass man während dem Unterricht zuhört und hinterher die Aufzeichnung, wenn es eine Aufzeichnung gibt, sich anhört und sie nochmal zusammenfasst. Und auch eine weitere Methode ist, dass man sich mit anderen Menschen zusammenschließt und über diese Themen diskutiert, sich über diese Dinge unterhält, genauso wie man sich über weltliche Dinge unterhalten kann, genauso kann man sich auch über den Unterricht unterhalten und welche Inhalte darin vorkamen. Das heißt, es gibt verschiedene Art und Weisen, inshallah, wie man sich dieses Wissen merken kann. Und ganz wichtig, entscheidend ist, du musst dich immer damit beschäftigen. Je nachdem, natürlich, wie viel du erreichen willst. Wenn du dir viel merken willst, musst du dich damit viel beschäftigen. Und es gibt nicht den Zeitpunkt, an dem du eine Sache gelernt hast und jetzt sagst, ich brauche mich damit nicht mehr zu beschäftigen. Sondern das ganze Leben geht so bis weiter. Und inshallah, möge Allah Azzawajal uns leben und sterben lassen in diesem Zustand, dass wir immer lernen und lehren. Deswegen, diese Sache geht immer weiter. Egal, was du gelernt hast. Du hast das Kapitel über Tahara gelernt. Das heißt nicht, dass es jetzt abgeschlossen ist und du dich nie wieder damit beschäftigst. Und wie ich öfter gerne sage, gerade wenn du eine Sache verstanden hast und durchgenommen hast, genau jetzt ist der Zeitpunkt, an dem man diese Sache wiederholen sollte und sich damit beschäftigen sollte. Weil jetzt ist es gerade frisch im Gedächtnis. Wenn du jetzt in der Geschwindigkeit abwartest, solange wie wir Tahara gemacht haben, abwartest, bis Kitab al-Salat zu Ende ist und danach sagst du, inshallah, danach nehme ich Zakat durch und danach nehme ich Siyam durch, dann nehme ich Hajj durch, ich mache erstmal die Ibadat durch und dann, inshallah, ta'ala, komme ich wieder zu Tahara zurück, dann wirst du das Tahara-Buch lesen, als wärst du ein Anfänger, als hättest du dieses Buch niemals zuvor gelesen. Deswegen, lieber Bruder, je nachdem natürlich, wie viel du erreichen willst, ich wünsche mir für dich und für mich selbst das Beste. Und deswegen gebe ich dir diesen Ratschlag weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich vielmals belohnen und segnen. Und mögest du zu den weisen Menschen gehören, die von den Ratschlägen anderer profitieren. Allahumma amin. Das Buch As-Salah, zunächst einmal, was die Wortbedeutung des Wortes Salah angeht. Sprachlich gesehen, sagen manche Gelehrte, kommt das Wort Salah vom arabischen Wort Silah. Und Silah ist die Verbindung, die Verknüpfung. Und natürlich kann man sich ableiten, dass eben dieses Salah die Verbindung zwischen dir zu Allah subhanahu wa ta'ala im übertragenen Sinne ist. Derjenige Mensch, der seinen Salah verrichtet, er hat eine gute Beziehung zu Allah azza wa jalla. Derjenige, der sein Salah nicht auf die richtige Art und Weise verrichtet, hat eine schlechte Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der sein Salah gar nicht verrichtet, hat auch dementsprechend keine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und manche von uns verrichten ihre Pflichtgebete, andere setzen noch die freiwilligen Gebete drauf, je nachdem, wie stark deine Beziehung, je nachdem, wie gut du deine Beziehung pflegen möchtest zu Allah Azza wa Jal, pflegst du in erster Linie dein Salah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran al-Karim mitgeteilt, dass das Salah nicht nur einfach nur Bewegungen sind, die wir machen. Das macht sicherlich mindestens ein Zehntel deines Salahs aus. Aber was mit dem Rest des Salah? Das Rest des Salah, liebe Geschwister, es gibt noch etwas mehr als nur diese Bewegungen. Und deswegen sieht man, dass beim einen Menschen das Salah Auswirkungen hat auf seine Taten, Auswirkungen hat auf sein Zusammenleben mit den Menschen, auf seinen Umgang mit seinen Eltern, mit seinen Kindern und so weiter. Und beim anderen eben weniger. Und das hängt eben damit zusammen, dass zwei verschiedene Menschen, auch wenn sie nebeneinander beten, ganz unterschiedlich sind. Der eine, der Unterschied zwischen diesen zwei Gebeten kann sein, so wie zwischen Himmel und Erde. Der eine macht ein Salah, nachdem er dieses Salah verrichtet hat, hat er einen Genuss in seinem Herzen, der aus seinem Herzen nicht entweicht bis zum Tag, an dem er Allah subhanahu wa ta'ala trifft. Und der andere macht ein Salah und verlässt das Salah genauso, wie er es vorher verrichtet hat. Und manche sind dazwischen. Manche verrichten einen Salah und genießen die Früchte dieses Salah eine Woche lang, der andere einen Monat lang, der andere ein paar Sekunden lang, der andere ein paar Minuten lang und so weiter und so fort. Je nachdem, wer dieses Salah verrichtet hat. Und je nachdem, wie viel Mühe er sich dafür gegeben hat. Je nachdem, wie er sich vorbereitet hat auf dieses Salah. Deswegen, Allah Azza wa Jal spricht die Wahrheit. Niemand ist wahrhaftiger in seinen Worten außer Allah. Allah sagt, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Niemand ist wahrhaftiger in den Worten als Allah. Allah berichtet uns im Koran Karim, dass das Salah eben Auswirkungen hat auf den Umgang zwischen dir, also mit den Menschen und Umgang zwischen dir, oder es hat gute Auswirkungen auf deine Beziehung zu deinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Wenn also dieses Salah dich nicht dazu bringt, eine gute Beziehung zu haben zu deinem Herrn, dann liegt es nicht daran, dass Allah Azza wa Jal dir etwas Falsches gesagt hat, hashah, sondern eben daran, dass du dein Salah nicht so verrichtet hast wie. Und deswegen, uns geht es letztendlich darum, hier Vollkommenheit zu erlangen. Die meisten von uns, Alhamdulillah, sie wissen, wie sie ihre Salah zu verrichten haben, aber wir streben jetzt hier nach Vollkommenheit. Meistens im Fiqh geht es um die äußerliche Vollkommenheit und weniger um die innerliche Vollkommenheit. Aber beides, Alhamdulillah, trägt zur Vollkommenheit bei und wir werden inshallah ta'ala hier und da darauf hinweisen, wie man auch innerliche Vollkommenheit, Stichwort Khushu' erlangen kann, inshallah ta'ala, wenn Allah uns leicht macht. Das war die sprachliche Herkunft vom Wort Salah. Sprachlich gesehen bedeutet Salah machen im Arabischen Bittgebete sprechen. Das heißt, Dua zu machen. Und das ist entnommen aus einer Ayah im Koran al-Karim, aus Surah At-Tawbah 103. Und aber uns interessiert natürlich im Wesentlichen die religiöse Bedeutung, denn darum geht es. In der religiösen Bedeutung, liebe Geschwister, unterscheiden wir auch zwei verschiedene Formen des Salah. Einmal die wirkliche Form des Salah, das heißt die wirkliche, das heißt das Salah, das man sehen kann, das Salah, das man sehen kann. Und damit meine ich das uns allseits bekannte Salah, das wir mindestens 5-mal pro Tag verrichten, das mit Allahu Akbar beginnt und mit Assalamu Alaikum endet. So wird das auch übrigens definiert, religiös. Salah ist dasjenige, ist diejenige Ibadah, die mit Allahu Akbar beginnt und mit Assalamu Alaikum endet, denn sie beinhaltet zu viele Details, als dass man sie direkt in die Definition packen kann. Deswegen fasst man es dann so zusammen. Und es gibt aber auch andere Formen des Salah, wir wissen. Also es gibt andere Formen des Salah, meine ich, die nicht so sind wie die 5 Gebete, die sie verrichten, wie zum Beispiel das Totengebet. Das Totengebet, das keine Verbeugung, kein Rukur beinhaltet, kein Sujud, keine Niederwerfung beinhaltet. Aber trotzdem, auch im Totengebet, wie man merkt, beginnt es mit Allahu Akbar und endet mit Assalamu Alaikum. Genauso auch das Eid-Gebet, das auch etwas anders verrichtet wird, als wir es normalerweise gewohnt sind, oder das Sonnenfinsternisgebet oder das Mondfinsternisgebet. Diese alle sind alles nennt wir Salah, weil all diese Dinge beginnen mit Allahu Akbar und sie enden mit Assalamu Alaikum. Es gibt auch noch eine zweite Form des Salah, kann man sagen, gesetzlich gesehen befinden wir uns manchmal auch in einem Salah, obwohl wir nicht Allahu Akbar gesagt haben und auch diese Sitzung nicht mit Assalamu Alaikum beenden. Vielleicht der ein oder andere weiß, was damit gemeint ist. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam uns die frohe Botschaft mitgeteilt, dass wir die Belohnung eines Salah bekommen können, manchmal, auch wenn wir nicht wirklich Salah gemacht haben. Sondern er sagte sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, dass wenn jemand die Moschee betritt und ein Sunna-Gebet verrichtet und sich dann hinsetzt und auf das Salah wartet, auf das Fard-Salah wartet, befindet er sich schon in einem Salah. Jeder Mensch, der ein Salah verrichtet und danach auf nicht mal auf ein nächstes Salah wartet, sondern sitzen bleibt und sein Wudu nicht verliert, und er bleibt an der Stelle sitzen, wo er gebetet hat, der befindet sich in einem Salah. Der befindet sich in einem Salah und die Engel beten auch für ihn. Allahumma salli alayhi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamah. Das heißt sinngemäß, oh Allah, yani, vergib ihm, oh Allah, segne ihn, oh Allah, schenke ihm Barmherzigkeit. Das heißt, befindest du dich in einem Salah, obwohl du gar nicht in einem Salah bist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, dass es am Freitag eine Zeit gibt, eine Zeitspanne gibt, in der man, wenn man in dieser Zeitspanne stehend im Gebet ist und Dua macht, das heißt Allah etwas bittet, dann wird Allah einem die Belohnung geben, wird einem das Dua erhören. Und das Problem an diesem Hadith ist, manche Ulama haben gesagt, naja, wenn er am Salah machen ist, dann bedeutet es wohl, dass es zu einer Zeit geschieht, in der man beten darf. Weil manche haben gesagt, gemeint ist die Zeit nach dem Asr-Gebet bis zum Maghrib. Manche sagen, dass die Zeitspanne, in der das Dua am Freitag erhört wird. Und dann hat man ihnen aber entgegnet und gesagt, der Prophet hat doch gesagt, huwa qa'imun yusalli, das heißt, während er steht und betet. Dann sagten die, dann erwiderte die andere Gruppe wiederum der Gelehrten und sagte, ihr wisst doch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn man ein Gebet verrichtet hat und dann sitzen bleibt und an der Stelle bleibt und sein Wudu nicht verliert, dann wird man die Belohnung bekommen, dann befindet man sich gesetzlich gesehen in einem Salah. Und das ist sozusagen eine Antwort auf die erste Ansicht gewesen. Deswegen, es gibt also die wirkliche Form des Salah, aber auch die gesetzliche Form oder die Form des Salah im übertragenen Sinne. Das Salah, liebe Geschwister, nimmt in unserer Religion eine unglaublich große Stellung ein. Sie ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß gesagt hat, das Merkmal, das Unterscheidungskriterium zwischen einem Muslim und einem Kafir. Woran erkennst du einen Muslim? Was ist das deutlichste Merkmal, wenn du mit ihm zusammen bist? Wenn die Salatzeit eintrifft, er will beten gehen. Woran erkennst du einen Kafir? Er verstreichen die Gebetszeiten, ohne dass er sich zum Wudu begeht, ohne dass er Wudu macht und ohne dass er ein Salat verrichtet. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die ihre Gebete ordnungsgemäß verrichten, richtig machen, so wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und was Allah azza wa jalla unsere Gebete auch annimmt, Allahumma amin. Das Salah ist nach manchen Ulama das Wertvollste, was du überhaupt in deinem Leben machst. Manche Ulama sagen, von allen Taten, die es gibt, ist das Salah das Wertvollste überhaupt. Und diese Ansicht scheint auch die stärkste Ansicht unter den Ulama zu sein. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, was deutlich darauf hinweist. Er sagte alaihi salatu wassalam, wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah. Und wisset, dass die besten eurer Taten das Salah ist. Und wisset, dass die besten eurer Taten das Salah sind. Das heißt, es gibt keine bessere Tat außer dem Salah. Und wie kann das sein? Wir wissen doch, dass in einem anderen Hadith heißt es, Dhikrullah ist die beste Tat, sinngemäß. Dhikrullah, die Gedenken Allahs. Und wir wissen, es gibt kein besseres Wort, das man sprechen kann, als La ilaha illallah. Und so weiter und so fort. Ganz einfach, weil das Salah, liebe Geschwister, erstens, es ist eine Säule in der Religion. Und etwas, was eine Säule ist, das heißt, worauf andere Sachen aufgebaut sind, kann niemals weniger wertvoll sein, als diejenigen Sachen, die keine Säule darstellen der Religion. Denn davon hängt die Religion nicht ab. Die Religion hängt im Wesentlichen von den Säulen ab. Deswegen ist sie darauf aufgebaut. Genauso wie ein Haus nicht stehen kann ohne den vier Wänden. Und die andere Sache ist, dass das ein anderer logischer Beweis ist, den Textbeweis haben wir schon gehört, aber ein zweiter logischer Beweis ist, dass das Salah Dhikr beinhaltet und noch vieles mehr beinhaltet. Das heißt also, das Salah an sich, wenn du es verrichtest, du machst Dhikr. Du machst verschiedene Formen des Dhikr. Du machst die beste Form des Dhikr. Die beste Form des Dhikr ist zweifellos das Lesen des edlen Koran, die Worte Allahs Azza wa Jal, das Wertvollste, was wir überhaupt in diesem Dunya haben. In diesem Salah machst du Bewegungen, die du sonst niemals machst. Dieses Salah ist eine Form der Selbsterniedrigung vor deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala, indem du ihn anflehst, indem du ihn bittest. Und deswegen, und auch ein weiterer Beweis ist, dass das Salah unter Übereinkunft der Ulama eine Pflicht ist. Eine Pflicht ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat das Salah erwähnt und dazu aufgefordert im Koran Karim an zahlreichen Stellen. Deswegen derjenige Mensch, der erfolgreich sein will bei Allah Azza wa Jal, der achtet nicht in erster Linie darauf, dass er saubere Kleidung hat, und achtet nicht in erster Linie darauf, dass er eine gute Ausbildung hat, und achtet nicht in erster Linie darauf, dass er reich ist, sondern achtet in erster Linie darauf, dass er seine Gebete zur richtigen Zeit auf die vorgeschriebene Art und Weise verrichtet, und er lässt sich durch nichts ablenken von seinem Gebet, weder von seinen Freunden, noch von seiner Arbeit, noch von irgendjemandem lässt er sich von seinem Gebet abbringen. Und das Gebet hat bei ihm höchste Priorität. Deswegen, der Mensch, der erfolgreich ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, Er achtet immer darauf, er plant auch, dass er seine Gebete verrichten kann. Egal, was er macht. Also es gibt Menschen, möge Allah sie segnen, bevor sie irgendetwas machen, bevor sie zum Beispiel eine Arbeit annehmen, achten sie darauf, dass sie ihre Gebete verrichten können. Und es gibt andere Leute, mashallah, bevor sie losreisen, planen sie, wann soll ich reisen? Um 11 vor Dhuhr oder um 1 Uhr nach Dhuhr? Und wie mache ich das mit meinen Gebeten unterwegs? Und er kümmert sich darum, wie macht er sein Salat al-Dhuhr? Wie macht er sein Salat al-Asr? Wann macht er sein Maghrib? Wann macht er sein Isha? Er kümmert sich darum, wo kann er Wudu machen? Er plant schon von vorne herein, wann er wo sein Salat verrichtet. Warum? Weil das hat für ihn höchste Priorität und er kann sich nicht vorstellen, zu verreisen, ohne zu wissen. Und er kümmert sich darum, welche Richtung er betet. Nicht erst in dem Moment, wo er beten will, belegt er sich, wo ist die Qibla. Oder er hat sein Gebetsteppich dabei, dass er unterwegs auf einem sauberen Platz beten kann, angenehm beten kann und so weiter. Oder vielleicht sogar belegt er sich auf dem Weg der Reise, in welcher Moschee er Pause machen kann, um dort sein Gebet zu verrichten. All dies, liebe Geschwister, weil er verstanden hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes am Tage der Auferstehung zu seinen Engeln sagen wird. Schaut euch die Gebete meines Dieners an. Schaut euch die Gebete meines Dieners an. Das ist das Erste, liebe Geschwister, von all deinen Taten. Also wenn mit dir abgerechnet wird, Yawm al-Qiyam, mit jedem von uns wird abgerechnet werden, außer denen, die Allah subhanahu wa ta'ala davon befreit. Wenn am Tag der Auferstehung, es gibt zwei Sachen, mit denen wir grundsätzlich zu tun haben. Erstens, diejenigen Taten, die Allah Azza wa Jal von dir verlangt hat zu tun, zwischen dir und ihm, subhanahu wa ta'ala. Und es gibt diejenigen Taten zwischen dir und den anderen Menschen. Was dich angeht und den anderen Menschen, die ersten Angelegenheiten, in denen Allah subhanahu wa ta'ala urteilen wird, ist das Blutvergießen, das heißt Mord. Mord, der stattgefunden hat unter den Menschen, das erste, Allah Azza wa Jal wird dazwischen urteilen. Aber was dich angeht und deinem Herrn subhanahu wa ta'ala, die ersten Taten, nach denen du gefragt wirst, und ist eben dein Salah, ob du es verrichtet hast und wie du es verrichtet hast und ob es vollkommen verrichtet worden ist. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, schaut euch die Gebete meines Dieners an, sein heiliger Hadith, schaut euch die Gebete meines Dieners an, hat er sie vervollkommnet oder sind sie unvollkommen? Allah Azza wa Jal hat den gläubigen Menschen, wie ihr wisst, 5 Gebete pro Tag und Nacht auferlegt und dein ganzes Leben lang. Wann hast du gebetet? Ab dem Zeitpunkt, an dem du den Islam angenommen hast oder dem Zeitpunkt, an dem du, wenn du schon immer Muslim warst, als Muslim auch geboren bist, ab dem Zeitpunkt, an dem du baligh geworden bist. Baligh heißt islamisch erwachsen geworden bist. In diesem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt bis zum Todestag, die Tage, die du gelebt hast, sind mal 5. Das ist normalerweise der Fall. Diese Anzahl an Gebeten, sind sie alle da oder sind sie nicht da? Wenn sie da sind, das heißt im Hadith, wenn sie vollkommen sind, werden sie als vollkommen aufgeschrieben. Das heißt, er kriegt seinen vollen Lohn für die 5 Gebete, die er jeden Tag verrichtet hat. Und wenn er sie teilweise nicht vervollkommnet hat, er hat manchmal sein Fajr-Gebet nicht verrichtet, hat manchmal sein Isha-Gebet nicht verrichtet, hat manchmal sein Asr-Gebet verschlafen, hat manchmal, weil er bei der Arbeit war, irgendein anderes Gebet weggelassen oder nicht ordnungsgemäß gemacht, dann heißt es, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Allbarmherzige, schaut, ob mein Diener freiwillige Gebete verrichtet hat. Und diese freiwilligen Gebete, warum? Weil sie füllen die Lücken aus, subhanallah, sie füllen die Lücken aus. Allah Azza wa Jal, der Barmherzige, sucht in deinen Taten nach Gebeten, damit er diese Pflichtgebete auffüllen kann. Wie gefüllt wird, das weiß nur er subhanahu wa ta'ala. Wie das Verhältnis ist zwischen freiwilligen Gebeten und Pflichtgebeten, das ist eine Frage, die kann nur Allah Azza wa Jal beantworten. Das wissen wir nicht. Dieser Hadith soll auf der einen Seite dir Hoffnung natürlich erwecken, dass du, wenn du in deiner Vergangenheit Fehler gemacht hast, und jeder von uns macht Fehler, es gibt niemanden von uns, der seine Gebete immer vollkommen verrichtet, aber dieser Hadith soll ein Ansporn für dich sein, freiwillige Gebete zu machen und nicht zu sagen, ich mache meine Pflichten, das war's. Nein, dieser Hadith ist ein Ansporn vom Allbarmherzigen an dich, subhanahu wa ta'ala, mehr zu tun, als er von dir nur verlangt hat. Allah sagt, oder im Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er freiwillige Gebete hat, sagt er, subhanahu wa ta'ala, füllt seine Pflichtgebete durch seine freiwilligen Gebete auf. Füllt seine Pflichtgebete durch seine freiwilligen Gebete auf. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hiernach werden alle anderen Taten gleichermaßen behandelt. Auch dein Zakat. Dein Zakat, das du jedes Jahr verrichten musst, oder je nachdem, manche Menschen müssen nicht, aber normalerweise, wenn du es jedes Jahr verrichten musst und du hast in einem Jahr zum Beispiel zu wenig bezahlt, dann hast du eine Lücke. Dann wird eben geschaut bei deinen freiwilligen Spenden. Gibt es freiwillige Spenden? Dann füllen sie diese Lücke auf, insha'Allah ta'ala. Und das ist das, und, aber wie es aus diesem Hadith hervorgeht, von einer Tat geht zur nächsten Tat und von jedem Sache musst du erstmal davon kommen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch das leicht machen. Und es gibt viele, viele, viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die, ja, die Gewaltigkeit des Salah und welchen Wert es hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das Salah, liebe Geschwister, ist deswegen so wertvoll, weil es eben nicht etwas ist, das Allah von dir nur freiwillig verlangt hat, sondern es ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala dir auferlegt hat. Auferlegt hat, das heißt, er hat es für dich zur Pflicht gemacht. Es ist Wajib. Wajib bedeutet per Definition eine Tat oder eine Sache, für die man belohnt wird, wenn man sie macht, allerdings zur Rechenschaft gezogen wird oder bestraft wird, wenn man sie unterlässt. Und das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil ist klar, dass wir hier uns einer Gefahr, dass wir hier eine Gefahr ausgesetzt sind. Aber der riesige Vorteil ist, dass der gläubige, erfolgreiche Mensch umso eine größere Belohnung bekommen wird bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis oder die Begründung dafür, dass das Salah wajib ist, manche Ulama sagen Fard, die meisten Ulama machen keinen Unterschied zwischen wajib und Fard. Der Beweis dafür, dass das Salah wajib ist, ist in dreierlei Hinsicht mindestens. Erstens durch den Koran Karim, zweitens durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und drittens durch den Ijma'. Das heißt, erstmal durch den Koran Karim, wir haben zahlreiche Ayat. Eine deutliche Ayat ist, Allah sagte, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du zu einem Alim gehst und zu einem Gelehrten gehst, frag ihn immer nach dem Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala. Frag ihn immer, was sagt Allah in Bezug auf das Gebet zum Beispiel? Was sagt er in Bezug auf die Gebetszeit? Wann beginnt sie, wann endet sie? Was hat er mir erlaubt zu machen? Hat er mir erlaubt, das Gebet hinauszuschieben? Hat er mir erlaubt, das Gebet, muss ich das Gebet am Anfang der Zeit verrichten? Oder habe ich Zeit? Was darf ich machen? Das ist die Frage, die du dem Gelehrten stellst. Und nicht die Frage stellen, so als würdest du versuchen, eine Erleichterung von ihm zu bekommen. Der Gelehrte, der arme Gelehrte, der ist nur ein Mensch. Das Einzige, was er machen kann und darf und soll und muss, ist, dass er dir berichtet, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Dass er dir berichtet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Dass er dir erklärt, wie die Gelehrten diese Aussagen verstanden haben. Mehr nicht. Wenn du ihn für andere Zwecke missbrauchst, dann brauchst du niemanden vorzuwerfen, da brauchst du dich bei niemandem zu beklagen, außer bei dir selbst. Der Gelehrte ist wie ein Sprachrohr, wie ein Vermittler, der dir nur vermittelt, was Allah und sein Gesandter gesagt haben, weil er sich damit vielleicht mehr beschäftigt hat oder sich darin besser auskennt und du dafür die Zeit nicht aufbringen kannst und so weiter und so fort. Aber wehe dir davor, den Gelehrten zu versuchen auszunutzen, damit du von ihm eine Antwort bekommst, die dir das Leben leichter macht. Es macht dir das Leben in diesem Leben leichter, aber er macht dir das Leben im Jenseits, wäre es schwerer, oder man kann sagen sogar zur Hölle. Und deswegen, es bringt dir nichts. So deswegen versuche den Gelehrten so zu nutzen, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch für dich eingesetzt hat. Das ist aus dem Koran Karim, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dafür gibt es zahlreiche Beweise und Unter anderem sagte er, sallallahu alaihi wasallam, haltet eure Kinder an, das Salat zu verrichten, wenn sie 7 Jahre alt geworden sind. Und schlagt sie, wenn sie 10 Jahre alt geworden sind, und das Salat immer noch nicht verrichten, und lasst sie in getrennten Betten schlafen. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam beweist, dass das Salat nicht nur Pflicht ist, sondern eine besondere Stellung sogar einnimmt. Warum? Weil man dem eigenen Kind das Gebet ans Herz legt, noch bevor es für das Kind Pflicht ist. Denn das Kind mit 7 Jahren ist noch nicht verpflichtet zu beten. Und das Kind mit 10 Jahren ist auch noch nicht verpflichtet zu beten. Sondern verpflichtet zu beten ist man, wenn man islamisch erwachsen ist, wenn man baligh ist. Und wir werden inshallah ta'ala auch darüber sprechen, was das bedeutet. Aber bevor jemand baligh ist, ist er nicht verpflichtet zu beten. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala hier das dem Vater oder den Eltern oder dem gesetzlich Verantwortlichen, dem gesetzlichen Vormund des Kindes auferlegt, dass er das Kind dazu zu erziehen hat, dass es das Gebet verrichtet, noch bevor es überhaupt das Gebet verrichten muss. Und hier können wir eine sehr schöne Regel entnehmen aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wir zusammen erarbeiten möchten. Denn sobald das Kind baligh geworden ist, also islamisch erwachsen geworden, aber jetzt, inshallah ta'ala, wir versuchen mit den islamischen Begriffe auch dann uns zu merken, inshallah. Sobald ein Kind baligh geworden ist, ist es verpflichtet, das Salat zu verrichten. Okay, angenommen, es wird jetzt in diesem Moment baligh. Wie soll es das Gebet verrichten, wenn es noch nicht gelernt hat zu beten? Und das heißt, hier haben wir einen Konflikt. Und deswegen können wir aus dieser, und trotzdem haben wir die, deswegen haben wir die Anordnung des Propheten aus seinem Vorher schon damit anzufangen. Und aus diesem Hadith können wir eine Regel entnehmen oder ableiten. Sie lautet auf Arabisch, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Das heißt, wenn eine Sache die Pflicht ist, nur dann umgesetzt werden kann, wenn man etwas anderes macht, dann ist diese andere Sache, die man machen muss, um diese Pflicht umzusetzen, ebenfalls Pflicht. Okay? Noch einmal, wenn du eine Pflicht hast, eine Anordnung hast von Allah, etwas Bestimmtes zu tun, aber diese Sache hängt von etwas anderem ab, du kannst die Pflicht nur umsetzen, wenn diese andere Sache, von der diese Pflicht abhängt, auch gemacht wird, okay, dann sollst du verstehen, dass die Sache ebenfalls Pflicht ist. Ja? Als einfachste Beispiel ist das Wudu und das Salah. Allah Azza wa Jalla in zahlreichen Ayat sagt, du sollst dein Salah verrichten. Aber in den wenigsten heißt es, dass du dein Wudu verrichten musst. Aber das eine ergibt sich aus dem anderen automatisch. Und dieses automatisch, das ist, was ich gerade in der Regel versucht habe, auszudrücken. Und hier auch in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Gebet für das Kind ist keine Pflicht. Aber das Kind wird das Salah erst dann richtig verrichten können, wenn es baligh geworden ist, wenn es schon vorher damit angefangen hat. Denn wenn es jetzt in diesem Moment baligh wird, angenommen jetzt in diesem Moment wird es baligh, jetzt befinden wir uns gerade zu diesem Zeitpunkt in der Zeit des Isha-Gebetes. Also wenn jetzt jemand baligh wird, dann muss er sein Isha-Gebet verrichten. Und es wird schwierig sein, in kurzer Zeit die Fatiha zu lernen, das Wudu zu erlernen und die Bewegungen zu machen und so weiter und so fort. Deswegen muss man damit vorher anfangen. Deswegen sündigt der Vater und sündigt die Mutter, wenn das Kind baligh wird und sie ihm das Gebet nicht rechtzeitig vermittelt haben, nicht rechtzeitig beigebracht haben. Wir haben gerade von der Person gesprochen, die baligh ist. Wer ist diejenige Person, die zu beten verpflichtet ist? Wir haben von der Baligh-Person gesprochen, aber in Wirklichkeit ist eine Baligh-Person noch nicht unbedingt verpflichtet zu beten. Sondern damit ich fasse den Begriff erst einmal zusammen und dann splitte ich ihn auf und erkläre ich das nochmal. Der Begriff für eine Person, die von Allah Azza wa Jalla zur Verantwortung gezogen wird im Arabischen, ist Mukallaf. Und im Deutschen nennt man das schuldfähig. Kann man aus dem Wort ableiten, weil erst wenn jemand schuldfähig ist, kann man ihm eine Schuld zukommen lassen. Kann man ihm sagen, du bist verantwortlich für das und das. Wann ist er schuldfähig? Das nach allen Gesetzen der Welt kann das erst durch zwei Bedingungen erfüllt sein. Das gilt nicht mal nur in der Scharia, sondern auch in anderen Gesetzen kann eine Person erst mukallaf sein, wenn er zwei Bedingungen erfüllt hat. Einmal, er ist baligh, darüber haben wir bereits gesprochen, aber ich werde es gleich nochmal machen. Und auf der anderen Seite, wenn er aqil ist. Baligh heißt islamisch erwachsen und aqil heißt geistig gesund. Wenn eins davon fehlt, kann er nicht schuldfähig sein. In keinem Gesetz der Welt. Also weder in religiösen Gesetzen noch in menschengemachten Gesetzen. Die Frage ist jetzt, wann ist denn jemand islamisch gesehen erwachsen? Ich meine, wann jemand geistig gesund ist, ist wohl mehr oder weniger klar. Es geht darum, dass diese Person seinem Alter entsprechend einen gesunden Menschenverstand hat und versteht, was man ihm sagt, denken kann und nicht geistig behindert ist. Das heißt, er hat einen Verstand. Aber wann ist eine Person baligh? Eine Person ist baligh, wenn sie eine von drei Voraussetzungen erfüllt hat. Islamisch erwachsen, auf Arabisch baligh, ist eine Person, wenn sie eine von drei Voraussetzungen erfüllt hat. Und das gilt sowohl für Jungen als auch für Mädchen. Erstens, wie gesagt, eine von drei bedeutet, es müssen nicht alle drei Voraussetzungen erfüllt sein, sondern es reicht, wenn eine von diesen drei erfüllt ist. Erstens, wenn der Junge oder das Mädchen 15 Jahre alt geworden ist. Das heißt, wenn einer 15 Jahre alt geworden ist, egal ob es jetzt noch andere Zeichen gibt, andere Merkmale gibt, in diesem Moment ist diese Person islamisch gesehen erwachsen. Das zweite Merkmal, den man erkennt, ist die Ejakulation. Ejakulation, egal ob das im Wachzustand ist oder im Schlaf. Und das dritte Merkmal ist der Wuchs der Schamhaare. Es geht also nicht um die Achselhaare und es geht auch nicht um die Barthaare. Ja? Und es geht rein um die Schamhaare. Sobald eines dieser drei Zeichen aufgetaucht ist, ist diese Person islamisch gesehen erwachsen, das heißt baligh. Beim Mädchen gibt es noch ein viertes Merkmal, und zwar die Menstruation. Das heißt, wenn sie ihre Regelblutung bekommen hat, zum ersten Mal, dann wissen wir, dass sie baligh ist. Wenn eine Person jetzt mukallaf ist, das heißt, sie ist baligh und sie ist aqil, dann richten sich die Anordnungen Allahs Azza wa Jal an ihn. Das heißt, wenn Allah sagt, bete, dann muss er beten, wenn er sagt, faste, dann muss er fasten und so weiter und so fort. Voraussetzung dafür aber, dass er dieses Beten, dieses Fasten und so weiter umsetzen muss, ist die Fähigkeit, diese umsetzen zu können. Auf Arabisch nennt man es Imkan. Denn es kann sein, eine Person, die ist baligh und sie ist aqil, aber du sagst ihr bete, das heißt, verrichte dein Salah, aber er ist, er kann nicht stehen, er kann nur sitzen. Dann ist er automatisch, kann er nur einen Teil dieses Befehles umsetzen. Oder es kann auch sein, dass er es gar nicht umsetzen kann, wie im Falle des Siyam, im Falle des Fastens. Allah sagt zu ihm, faste, aber er kann gar nicht fasten, aufgrund seines Alters oder aufgrund einer Krankheit, mit Allah davor schützen. Das heißt also, wir haben zwei Bedingungen dafür oder zwei Komponenten, wodurch jemand mukallaf ist, baligh und aqil, dann ist jemand mukallaf. Und auf der anderen Seite haben wir eine Bedingung dafür, dass er es dann auch umsetzen muss. Und zwar, das ist der Imkan. Das ist die Fähigkeit, das überhaupt umsetzen zu können. Es gibt, wer sind die Personen, die mukallaf sind. Das heißt, die Personen, die von Allah Azza wa Jal angesprochen werden durch seinen Befehl. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle Personen, die jetzt übrig geblieben sind, wenn sie ein Salah verrichten, dass ihr Salah richtig ist und gültig ist. Das werden wir jetzt zeigen. Und zwar gibt es zwei Personengruppen, die, wenn sie ein Salah verrichten, ihr Salah nicht gültig ist. Das ist zum einen, ergibt sich natürlich aus dem, was wir gerade gesagt haben, ist der Geisteskranke, auf Arabisch Al-Majnun. Der ist nämlich nicht Mukallaf. Warum? Weil er eben nicht Aqil ist. Er kann zwar Baligh sein, aber er nicht Aqil sein. Aber die zweite Person ist jetzt nicht derjenige, der nicht Baligh ist. Warum? Weil jemand, der nicht Baligh ist, das bedeutet, er ist zum Beispiel ein Jahr alt oder er ist 10 Jahre alt oder ist 11 Jahre alt oder 12 Jahre alt. Und ein Kind, das versteht, was es macht, aber noch nicht Baligh ist, vielleicht bin ich 10-Jähriger, er versteht mal, was er macht, und man sagt, bete, faste, er versteht diese Dinge, er kann auch beten, dann diese Person nennt man Mumayyiz. Mumayyiz. Und diese Mumayyiz-Person, wenn sie betet, ihre Gebete werden als freiwillige Gebete gewertet. Warum? Weil sie hat eine Absicht, die Person hat eine Absicht. Und wenn diese Person, also dieses Kind, besser gesagt, wenn es betet, sie hat es ab, die Absicht zu beten. Aber das kann nicht als Pflichtgebet gewertet werden, weil die Pflichtgebete sind ihr noch gar nicht auferlegt. Deswegen ist es ein freiwilliges Gebet, was das Kind verrichtet. Und deswegen erlauben die meisten Gelehrten nicht, dass ein mumayyiz Kind anderen vorbetet bei einem Fardgebet. Und wenn das Kind noch kleiner ist, also nicht ein mumayyiz ist wie ein 2-Jähriger, 3-Jähriger, dessen Gebet ist es nicht gültig, weil er ja gar keine Absicht dafür hat. Aber die zweite Person, dessen Gebet ungültig ist, obwohl sie Mukallaf ist, in diesem Fall, obwohl sie Mukallaf ist, ist der, richtig, der Kafir. Der Ungläubige, der Kafir, er ist Mukallaf. Warum? Weil Allah Azza wa Jal verlangt von allen Menschen, dass sie ihn anbeten, von allen. Nur vom Kafir verlangt er es, in zweiter Instanz. In erster Instanz verlangt er von ihm, den Islam anzunehmen. Und erst wenn er den Islam angenommen hat, muss er sein Gebet verrichten. Das heißt, er muss sein Gebet indirekt verrichten. Er ist aber Mukallaf und wird auch zur Verantwortung gezogen. Deswegen die meisten Gelehrten sagen, dass der Kafir, Yawm al-Qiyamah, zur Rechenschaft gezogen wird für sein Salah, dass er nicht verrichtet hat. Denn Allah sagt es, subhanahu wa ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen. Das heißt also, nichts wert. Weil verwehter Staub, wenn du bläst, dann dieser Staub verweht und er hat kein Gewicht in der Waagschale. Mit anderen Worten, die Taten des ungläubigen Menschen, sie sind nichts wert. Derjenige Mensch, der aber sein Salah verrichtet, also wir haben jetzt gesagt, dass der Ungläubige, wenn er ein Salah verrichtet, sein Gebet ist nicht gültig, richtig? Das stimmt. Aber was ist unser Standpunkt gegenüber einer Person, die er Salah verrichtet? Und der Standpunkt ist, dass wir diese Person als Muslim bezeichnen. Grundsätzlich jeder, der sein Salah verrichtet, bezeugen wir, dass er Muslim ist. Weil wir können nur achten auf die äußerlichen Handlungen, die er macht. Selbst wenn er bei Allah Azza wa Jal ein Heuchler wäre, ein Munafiq wäre, wir würden trotzdem in diesem Leben gesetzlich gesehen ihn als einen Muslim bezeichnen und auch ihn dementsprechend behandeln. An dieser Stelle, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, machen wir inshallah ta'ala Stopp und machen beim nächsten Mal inshallah ta'ala weiter mit dem Alter, ab wenn man sein Gebet verrichten muss. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.